Wenn du diese schwere Zeit überleben willst, dann höre mir jetzt genau zu. Ich sag dir jetzt, was wir in den nächsten Wochen und Monaten machen. Der Albtraum, der fängt jetzt erst richtig an. Wenn wir nach Bangladesch schauen, dann sehen wir, was auf die BRD und die Europäische Union zukommt. Viele Menschen informieren sich nicht. Die meisten wissen nicht, was in der Welt vor sich geht und was sie da die ganze Zeit machen und wo sie die Menschen foltern und wo sie Krieg vorbereiten und wo sie Lockdowns verhängen. Und mit welchen Scheinargumenten sie das tun. Wenn du morgen jemanden auf der Straße fragst nach Bangladesch, dann wird dir keiner sagen können, was da passiert. Über 160 Millionen Menschen sind jetzt, wo du diese Nachricht hörst, im Lockdown, haben komplett Hausarrest bei über 30 Grad Hitze. Und wie wird dieser Lockdown umgesetzt? Sie setzen das Militär im Inneren ein. Und Menschen werden auf offener Straße von den Soldaten verprügelt mit dem Rohrstock. Wenn sie jetzt den Lockdown brechen, wenn wir nach Sydney schauen, nach Australien, haben wir auch die Situation, dass Sydney im Lockdown ist. Und in Lissabon, in Portugal, wurde auch ein Lockdown verhangen. Lissabon ist Europa. Was ist die Begründung für diesen Lockdown? Natürlich die Delta-Märchenmutante. Die Delta-Mutante, das sind die Impfgeschädigten. Und sie benutzen das jetzt, dass Menschen wirklich an diesem Gift krepieren, für weitere politische Maßnahmen und Freiheitsberaubung. Das ist das, was ich meinte damit, dass der Albtraum erst mit den Impfungen beginnt. Wenn die Schafsherde so verblödet ist, dass sie sich diesen experimentellen Genimpfstoff mit Notfallzulassung spritzen lässt, dann wird es natürlich wirklich wieder neue Kranke geben oder echte Kranke. Das davor war ja nur die Grippe. Und die werden sie dann wieder benutzen für weitere Maßnahmen. Es wird dann also nicht aufhören. Der Albtraum beginnt, diese Zombie-Apokalypse beginnt mit diesen Spritzen. Und wenn ich mit Deutschland aktuell telefoniere, dann höre ich immer von Leuten, also von meinen Kameraden vor Ort, dass fast das komplette Umfeld sich hat impfen lassen. Die Mehrheit macht alles mit. Bei brütender Hitze aktuell in Deutschland rennen die mit FFP2-Maske rum. Denunzieren sich wieder gegenseitig. 2 Meter Abstand. Der hat keine FFP2 auf, sondern eine ganz normale Maske. Das geht nicht. Raus aus dem Laden. Also die Mehrheit ist komplett leider verblödet. IQ 15. Und was wird jetzt passieren? Was hat Kanzleramtsminister Helge Braun gesagt in den letzten Tagen? Was hat der Bürgermeister von Hamburg, Tschentscher, gesagt? Braun sagte, Es wird keinen Lockdown mehr geben für Geimpfte. Es wird keinen Lockdown mehr geben, Zusatz für Geimpfte. Das bedeutet im Umkehrschluss, es wird einen Lockdown geben, und zwar für die Ungeimpften. Und natürlich wird die Schafsherde auch das wieder alles mitmachen. Denn es ist dasselbe wie, dass man sagt, nur Geimpfte können wieder ins Restaurant gehen oder ins Fitnessstudio oder ins Theater oder in die Bar oder ausreisen und Ungeimpfte nicht. Sie haben ja schon die Apartheidsgesellschaft, diese Zweiklassengesellschaft, akzeptiert. Also werden sie jetzt auch akzeptieren, wenn es heißt, es gibt einen Lockdown, aber nur für die Ungeimpften. Es ist genau dasselbe. Es wird immer eine Stufe härter. Und auch Tschentscher, dieser Zionist, hat gesagt, er kann sich einen Lockdown für Ungeimpfte vorstellen. Tschentscher ist nicht nur ein Kommunist, er ist auch ein Zionist, also ein Bolschewik. Und bei der BRD wissen wir das ja auch, das sind ja alles Bolschewiken. Aber Hamburg ist vor allem eine ganz, ganz rote Bolschewikenstadt, genau wie Berlin. Es wird also ein Lockdown kommen. Und zwar erst nur für Ungeimpfte. Und jetzt pass auf. In Bangladesch wird das jetzt so laufen. Ich kann dir das genau sagen, weil ich weiß, wie sie denken. Sie sperren jetzt diese 160 Millionen Menschen in Bangladesch ein. Etablieren einen Militärstaat. Jeder, der vor die Tür geht, der muss mit Gewalt rechnen. Sie rechtfertigen das mit einer neuen Mutation des Coronavirus, die sie Delta nennen, obwohl das einfach nur die Impftoten sind. Bangladesch hat Millionen von Menschen in den letzten Monaten geimpft. Die waren ganz weit vorne. Und Bangladesch ist natürlich für die Elite ein Zuckerschlecken, denn bei 160 Millionen, wenn sie die Agenda der Entvölkerung haben, dann haben sie hier ein richtig schönes Schlachtfest, was sie machen können. Sie sperren die Leute also ein, sagen, es ist die Delta-Mutante. Wenn wir jetzt mal logisch darüber nachdenken, dann schützt ja Impfung 1 und Impfung 2 gar nicht gegen die Delta-Mutante. Also was wird passieren? Das ist ganz wichtig, damit man versteht, was in der BRD passieren wird. Was wird passieren? Machen Sie auch nur einen Lockdown später für Ungeimpfte? Nein. Jeder muss jetzt sich nochmal impfen lassen. Die dritte Impfung. Weil es ist ja eine neue Mutation. Ist es zwar nicht, ist es eine Märchenmutation, aber wenn wir in diesem Lügenkonstrukt uns bewegen, dann ist das jetzt eine neue Virusform und dafür braucht man wieder eine neue Spritze. Das heißt, die sind jetzt alle eingesperrt, 160 Millionen Menschen, und die werden erst wieder rausgelassen, wenn sie die dritte Spritze akzeptiert haben. Wenn also Braun und Tschentscher in der BRD sagen, es wird nur einen Lockdown für Ungeimpfte geben, dann ist das nicht die ganze Wahrheit. Denn sie werden Lockdowns verhängen über Berlin und Hamburg, dann sicher auch München und später größere Regionen, auch in Thüringen, und werden sagen, das ist wegen der Delta-Mutation. Und wer dann wieder Freiheiten haben will, der muss sich ein drittes Mal impfen lassen. Denn es ist ja die Mutation. Und das macht auch Sinn, weil die Europäische Union hat für die nächsten 2 Jahre 2 Milliarden neue Impfdosen bestellt. Das Impfen geht also munter weiter. Sie werden nicht aufhören. Mit dem PCR-Test haben sie einen Genabstrich genommen, wissen, ob jemand gutes Erbgut hat oder ein unnützer Esser ist. Mit den ersten zwei Spritzen haben sie einen Großteil einfach ermordet, zum Beispiel in den Altenheimen, wo es dann immer hieß, trotz Impfung Corona-Ausbruch und trotz zweiter Impfung ist die Dame gestorben. Und die Jungen sterilisieren sie damit. Mit diesen RNA-Spritzen, mit CRISPR-Cas9. Jetzt haben sie aber bis dahin den PCR-Test, also diesen Genabstrich, ausgewertet. Da sind die ganzen Daten der Menschen, die DNA-Daten, sind in der EU-Genomdatenbank, die von Microsoft gestellt wird. Und da gucken sie jetzt genau hin, wer hat welches Erbgut. Also diese PCR-Tests, das sind Genabstriche. Das sieht man auch ständig in der Tierhaltung seit Jahren. Da gehen sie in die Nase rein von den Schafen oder in den Rachen von den Schafen und bestimmen so das Erbgut. Bei der dritten Spritze werden sie jetzt einen Großteil einfach killen damit, nämlich diejenigen, die unnütze Esser sind. Also die dritte Spritze, da kann man von ausgehen, dass das definitiv eine Todesspritze ist. Und sie werden das aufteilen. Ein paar werden sie als Placebo verspritzen. Und die, wo sie sagen, der hatte den und den Genabstrich, den bringen sie einfach um. Am Ende sind das dann irgendwelche Schäden, Herzmuskelentzündung, Thrombosen im Kopf, Immunkrankheiten, Autoimmunkrankheiten, Krebs. Natürlich werden sie nicht sagen, die Leute sind an der Spritze krepiert, aber die Spritze hat die Grundlage dafür gelegt, dass Menschen dann irgendwann sterben. Und dann haben sie wieder neue Tote und können wieder weiter noch heftigere Maßnahmen machen. Das ist ja dieses sadistische Spiel. Wer das einmal mitmacht und sich spritzen lässt, dann wird es wirklich Tote geben. Und die werden sie wieder benutzen und sagen, wir haben eine neue Mutation. Dann werden sie noch mehr Leute ermorden mit Spritzen und es wird immer mehr Menschen geben, die man dann wirklich sterben sieht und die krepieren und die schlimme, schlimme Krankheiten haben, wo der Körper komplett schlapp macht, wo sie ekelhafte Geschwüre bekommen, Hautausschläge, wo das halbe Gesicht abfault. Und dann sagen sie wieder, schaut mal hier. Das ist so eine schlimme neue Mutation. Das ist nicht die Delta-Mutation, das ist dann die Eta-Mutation. Und jetzt müssen wir alle, die nicht die Impfung gegen die Eta-Mutation haben oder die Omega-Mutation, müssen wir alle in Quarantäne-Camps stecken. Und die bauen sie gerade. Ich habe Videos gesehen von einem gigantischen Gefängnis, was gerade gebaut wird. Das war in England. Und in Europa bauen sie auch diese riesigen Gefängnisse mit Mauern, die so hoch sind wie ein Gazastreifen. Einfach 10 Meter hoher Stacheldraht. Eine ganze Beton-Wohnsiedlung, getrennt von Stacheldraht. Gigantische Gefängnisse bauen sie. Und das sind natürlich Quarantänecamps. Das ist Neusprech für Gulag. Es ist Bolschewismus, es sind Gulags. Sie werden die Menschen früher oder später in einzelne Sektoren einsperren, also zum Beispiel in Städten. Dann heißt es, der eine Sektor, da sind die, die immun sind gegen zum Beispiel eine neue Mutation, und der andere Sektor, das ist der rote Sektor. Und so werden sie quasi die Europäische Union in Sektoren einteilen. Risikogebiete ist das quasi der Name. Aber diese 15-Kilometer-Sektoren waren ja schon letztes Jahr im Gespräch. Da hatte ich vor Monaten davor gewarnt, habe gesagt, sie werden es so machen wie in Melbourne, sie werden 15-Kilometer-Sektoren einrichten. Und dann hat Kretschmer in Thüringen gesagt, nach ein paar Monaten, er wird 15-Kilometer-Sektoren in Betracht ziehen. Meine Prophezeiungen sind korrekt. Sie sind manchmal vielleicht ein paar Monate zu früh, aber früher oder später treffen sie ein. Und auch das wird eintreffen, was ich jetzt sage. Ich weiß zu 100%, dass ich recht habe. Denn es bestätigt sich hier gerade schon wieder. Ein ganzes Land, Bangladesch, mit 160 Millionen Menschen, ist im Total-Lockdown und als Begründung sagen sie Delta-Mutation. Und jetzt pass auf, wenn du überleben willst, dann musst du, bevor sie diesen Delta-Lockdown ausrufen, da raus. Wenn wir jetzt mal realistisch sind, es gibt keinen Widerstand in der BRD. Die Mehrheit hat sich impfen lassen, ein paar Regenbogen-Tanz-Glücksbärchis gehen noch auf die Straße und rufen, wir sind friedlich, was seid ihr? Während die Terroristen der Firma Polizei immer brutaler auf die Leute einkloppen. Und es scheint auch irgendwie keinen mehr zu geben, der groß Flyer verteilen will oder der sich irgendwie mit Guerillataktiken als Widerstandskämpfer etablieren will. Die Leute ertragen es einfach nur. Es gibt da aktuell keinen Widerstand. Es fehlen leider mutige Menschen, die sagen, hier steht alles auf dem Spiel. Wir lassen es nicht zu, dass ihr mit euren dreckigen roten Fingern an unsere Kinder rangeht mit diesem Gengift. Oder dass ihr wieder einen Lockdown verhängt. Oder dass ihr eine Zweiklassengesellschaft etabliert. Dass ihr unsere Wirtschaft zerstört. Dass ihr uns wirklich degradiert zu Tieren. Das machen wir nicht mit. Ich hoffe darauf, dass es wirklich eines Tages zu massivem Widerstand kommt. Aber was ich gerade sehe, ist, dass die Menschen sich über angebliche Scheinlockerungen freuen und gar nicht mitbekommen, was sich da gerade zusammenbraut. Guangzhou in China, abgeriegelt. Das war die erste Stadt. In Israel fangen sie jetzt auch schon wieder an. Israel prescht ja immer voraus mit dem System. Die hatten zuerst die Impfung gemacht, von denen kommt dieser grüne Pass. Sydney, Lissabon, bald Berlin und Hamburg. Das sind die schlimmsten roten Bolschewikenstädte. Also Berlin besonders. Müller ist ein sadistischer Psychopath. Das sieht man dem auch an. Aber die Leute sind ja innerlich tot. Die können das gar nicht mehr erkennen. Wenn ich diesen Müller in sein Gesicht schaue, in diese Fratze, dann wird es ganz eiskalt innerlich bei mir, weil ich sehe diesen Blick, das ist ein absoluter Psychopath. Das ist ein schlimmer Psychopath. Jemand wie Müller, Wieler und Spahn, die sind schlimmer. Das sind schlimmere Massenmörder und Psychopathen wie Trotzki und Lenin. Das sind diejenigen, die hinter dem roten Terror standen im Russland der 20er oder der 20er und 30er Jahre von 1917 bis ja in die 20er, 30er Jahre. Trotzki und Lenin. 100 Millionen Menschen und auch Stalin, 100 Millionen Menschen wurden durch diese Bolschewiken im 20. Jahrhundert abgeschlachtet. Und Spahn, Wieler, Müller, Tschentscher, die sind vom gleichen Schlag. Das sind kranke Psychopathen. Das wird sich auch alles zeigen. Aber das werden nur die Menschen sehen können. Also die einen werden es sehen, die im Gulag sind, der bald geschlossen wird, und zwar europaweit. Die werden das dann live miterleben. Aber die werden wahrscheinlich das nicht mehr erzählen können, weil die einfach krepieren werden in den nächsten Monaten und Jahren. Und die anderen können das nur von der Ferne aus sehen, wenn sie nicht in der Europäischen Union sind. Wenn es also keinen Widerstand da vor Ort gibt, gibt es meiner Meinung nach, wenn man überleben will, nur die Chance, so weit wie möglich da weg. Nochmal, natürlich freue ich mich über Freiheitskämpfer. aber ich habe bisher davon wenig gesehen. Das ist die Krux bei dieser Sache. Es gibt nur einen einzigen Weg, die Tyrannei der Bolschewiken zu durchbrechen. Aber bisher macht das keiner. Bei denen hilft kein Reden oder Petitionen oder Klagen oder Demonstrationen. So wird man diese Tyrannei nicht beseitigen können, denn die hören nicht auf. Die Frage, die existenzielle Frage ist, überleben wir oder die? Weil sie wollen uns umbringen. Das sind Massenmörder. Nochmal, unter der roten Pest, unter dem roten Terror im 20. Jahrhundert, die Toten des Kommunismus, das sind 100 Millionen Menschen. Und nur weil die Mehrheit sich nicht mehr diesen Terror vorstellen kann, glauben Sie, dass das heute nicht möglich ist, aber genau diese Psychopathen sind da an den Machthebeln in der BRD und der EU und in vielen anderen Ländern. Die werden kein Erbarmen haben mit den Menschen. Also es wird jetzt folgendermaßen kommen. Wir werden erstmal Städte sehen, die einzelne Bezirke abriegeln und danach werden es ganze Städte sein, Gemeinden, und es wird immer heißen, es ist die Delta-Mutation. Irgendwann werden sie die BRD komplett abriegeln, weil es ja dann wirklich viele Tote gab durch diese Spritzen. Delta-Mutationen sind die Impfgeschädigten. Und wenn sie das machen, dann wird man nicht mehr rauskommen ohne dritte Spritze, weil sie sagen dann, wenn du wieder raus willst, musst du natürlich auch gegen die Delta-Mutation geimpft sein. Wenn du also merkst, dass sie anfangen, Bezirke oder Städte abzuriegeln, dann sind es nicht mehr viele Tage, bis die ganze BRD abgeriegelt wird. Und sie fangen jetzt schon an, Grundschulen zum Beispiel in Berlin komplett zu evakuieren, wegen Delta. Und parallel dazu ist komplett Bangladesch abgeriegelt, 160 Millionen Menschen, jetzt, am 3. Juli 2021. Jetzt, jetzt genau passiert das. Und sie werden das in der BRD dann auch so machen. Abriegeln, Militär auf die Straße, Ausnahmezustand. Und jeder, der rausgeht, der muss erstmal am militärischen Checkpoint vorbei. Ich weiß, das können sich die Leute gerade gar nicht vorstellen. Deswegen sind sie auch Schafe und lassen sich freiwillig diese Giftspritze reinjagen. Aber ich rede ja nicht mehr zu Schafen. Es bringt ja auch gar nichts mehr, Schafe aufzuklären. Wir können eigentlich gar keine Impfaufklärung mehr machen, weil die meisten Menschen sind ja so doof und lassen sich impfen. Man wird diesen Feind nicht verstehen, wenn man diese Geschichte von Russland nicht kennt. Und wenn man auch nicht den Zweiten Weltkrieg verstanden hat, dann wird man nicht verstehen, mit was für einem Krebsgeschwür wir es hier zu tun haben. Und die werden ja auch noch von den mächtigsten Milliardären finanziert. Kommunismus ist die Tyrannei der Banken. Kommunismus ist nicht die Herrschaft des Volkes, sondern es ist die Herrschaft des Großkapitals über die Völker, um die Völker zu brechen und zu tyrannisieren. Denn die Wall Street hat immer schon die Kommunisten finanziert. Karl Marx wurde von denen auch finanziert. Und diese Leute haben wir in den Machtpositionen. Die kommen von Freimaurerlogen, die waren bei den Bilderberg-Treffen. Das sind Pharma-Lobbyisten. Die Pharma steht hinter denen mit ihren Milliarden. Die Banken stehen hinter denen mit den Milliarden. Die Königshäuser. Sie wollen die Welt entvölkern. Das ist ihr Ziel. Und das machen sie jetzt. Und das werden sie durchziehen. Und die Dummen und die Naiven, die müssen zuerst gehen. Natürlich hat man eine Chance gegen diesen Feind. Die Geschichte hat es ja bewiesen, dass man sich auch dagegen wehren kann. Aber diese Schafe werden das nicht tun. Da wird dann also über die BRD ein kompletter Lockdown verhangen und dann heißt es, du kommst nur noch wieder raus oder darfst ausreisen mit dieser dritten Impfung. Tschechien zum Beispiel fordert jetzt bei der Einreise, dass man sich vorher online anmeldet und einen Impfnachweis liefert. Sie werden wieder anfangen, Ausreisebeschränkungen zu machen. Dann kommt man nicht mehr so einfach rüber nach Polen oder Tschechien, von Tschechien in andere Länder. Das wird nicht funktionieren. Und man kann auch nicht mehr nach Russland abhauen. Russland führt jetzt eine Zwangsimpfung ein. Oder hat sie schon eingeführt für verschiedene Berufe. Und die Polizeigewalt ist dort auch immer stärker geworden in den letzten Tagen. Russland bereitet sich auch auf einen Krieg vor. Putin hat seine mächtigsten U-Boote ins Schwarze Meer losgeschickt. Da gab es jetzt schon Auseinandersetzungen zwischen der NATO und Russland. Sie üben die Evakuierung von Kindern in Kindergärten. Russland bereitet sich auf einen Krieg vor. Andere Länder tun das auch. Und das Impflingsschaf sitzt beim Eisbecher in der Sonne beim Forum Steglitz in Berlin und denkt, mit zwei harmlosen Pieksern war es das. Das ist eine Illusion. Es wird richtig düster werden, ganz düster, wenn der Herbst losgeht und wenn sie diesen Lockdown ausrufen. Ab da ist die Europäische Union ein gigantischer, sich immer weiter aufbauender Gazastreifen. Sie werden Quarantäne-Gefängnisse füllen, sie werden Sektoren einführen, sie werden die Bundeswehr im Inneren einsetzen, zum Beispiel dann auch, um gegen diese Delta-Mutante zu impfen mit mobilen Impfteams. Es wird Contact Tracing geben, also Nachverfolgung. Man wird nicht mehr einfach ausreisen können. Und die Städte werden anfangen zu hungern, denn die Lieferketten werden dann wirklich zusammenbrechen. Wir haben jetzt schon den Fall, dass die Preise immens hochgehen. Alleine bei Holz, Preissteigerung um das Doppelte. Dasselbe Brett, was man noch vor 8 Wochen für 20 Euro gekauft hat, kostet jetzt 40 Euro. Und das hängt jetzt nicht damit zusammen, dass die meisten da draußen ein Brett vorm Kopf haben und deswegen der Holzkonsum so hoch gegangen ist. Das liegt an diesem Tornado, der sich hier aufbaut. Wirtschaft wird zerstört. Lieferketten werden zerstört. Rohstoffe gibt's nicht mehr. Suezkrise. China, Häfen sind nicht anfahrbar. Das ist ja alles bewusst geschürt. In Russland schlachten sie aktuell schwangere Kühe. Sie wollen eine Hungerkrise und die Städter werden es am schwierigsten haben. Deswegen, man kann noch versuchen, aufs Land rauszuziehen, damit man dann immer noch mobil ist, aber wir werden nicht an einem weiteren Lockdown vorbeikommen, weil sie es so wollen. Und dann geht es nicht darum, dass du einmal oder zweimal gepiekst bist, sondern dann musst du das dritte Mal gepiekst sein. Und wenn dann diejenigen, die an der dritten Spritze krepieren, wieder von diesem Regime benutzt werden und dann heißt es, das sind diejenigen, die an der ETA-Mutante gestorben sind, dann wirst du noch weniger Rechte haben. Und dann wirst du auch erst wieder nach der vierten Spritze aus deinem Quarantäneknast kommen. Es geht nur um Völkermord. Da wird sich nichts mehr erholen. Wer wissen will, wie die BRD und die EU bald aussehen, der muss jetzt nach Bangladesch, Sydney, Guangzhou oder Lissabon schauen. Sie werden das eiskalt umsetzen und wir müssen uns von vielen Menschen trennen, mental, weil die werden es einfach nicht schaffen oder mitmachen und haben ja auch bewusst dieses Apartheidsregime mit Impfling und Nichtgeimpfter unterstützt, indem sie sich haben spritzen lassen. Es werden nur die stärksten und bestvorbereitetsten Wölfe überleben. Der Rest hat keine Chance. Nicht mal den Hauch einer Chance haben diese Leute. Sie kennen nicht diesen Feind. Sie kennen nicht den Sadismus dieses Feindes. Für diese Elemente sind wir Tiere, Insekten. Sie wollen uns weghaben. Schon seit längerem. Sie haben das mit der Schweinegrippe damals probiert. Da gab es übrigens auch dann einen Impfstoff für Politiker. Da war weniger Aluminium drin und oder gar kein Aluminium und ein Impfstoff für das gemeine Volk. Diese Psychopathen wollen die Menschen umbringen. Und wer auf sie reinfällt, der hat verloren. Und natürlich wird es Leute geben, die sagen, ich lasse mich kein drittes Mal impfen. Dann kann man nur hoffen, dass sie dann aufwachen bei der dritten Impfung und bei dem nächsten Lockdown und dann immer noch für ihre Freiheit kämpfen. Egal, ob sie jetzt genetisch verändert wurden oder nicht. Egal, ob sie jetzt dieses Gift im Körper haben oder nicht. Vielleicht wachen sie dann auf. Wir können es nur hoffen. Und ich hoffe, dass sich dann Widerstand formt. Und die Menschen. Diese Täter an ihrem Völkermord hindern. Wenn du also überleben willst, Kamerad, Kameradin, dann achte auf die Zeichen. Achte drauf, wenn sie Bezirke anfangen abzuriegeln wegen Delta, wenn sie Gemeinden abriegeln, Städte. Denn dann ist es Zeit, so schnell wie möglich da rauszukommen. Und für diesen Ernstfall solltest du dir einen Plan machen, weil niemand wird dich da retten. Das ist eine komplett eigennützige, individualisierte, hörige, kulturmarxistisch unterwanderte Gesellschaft geworden. Das ist keine Volksgemeinschaft mehr. Das gibt es vielleicht noch vereinzelt irgendwo abseits. Das ist ein Mischvolk, was bewusst vermischt wurde, was bewusst verdummt wurde über die Medien, was bewusst von innen moralisch kaputt gemacht wurde, wo die Familie zerstört wurde, das, was unser Ursprung ist. Es gab einen beispiellosen Werteverfall und das ist immer das, was die Bolschewiken machen, bevor sie diese Länder erobern. Die innere Zersetzung ist eine Waffe. Sie haben die Völker oder das deutsche Volk schwach gemacht, vermischt und unterwandert und für einen moralischen Verfall gesorgt, der beispiellos ist, damit sie jetzt ganz einfach die Falle zuschnappen lassen können. Und das wird zuschnappen. So wird das zuschnappen. Wie bei einer Fliegenklatsche. Weil die haben seit 76 Jahren kulturmarxistische Vorarbeit geleistet. Feminismus, Transgender, Homo-Ehe. Frühsexualisierung von Kindern, Gangster-Rap, Drogenkonsum, Massenemigration. Verdummung, Frauentausch und Co. Bauer sucht Frau. Verhetzung des deutschen Volkes. Kritisches Denken ist nur noch Schwurbelei. So wird die Falle bald zuschnappen. Und wer sich bis dahin nicht abgesichert hat, der wird in einem Hightech-Gulag enden. In einem Sektor. Das ist wirklich ein Schlachtfest, was sie da machen. Und sie planen auch schon die Stromausfälle. Sie üben jetzt die ganze Zeit Blackouts. Die Bundesregierung veröffentlicht ein Kochbuch ohne Strom. Die ganze Infrastruktur, die ganze Gesellschaft wird kaputt gemacht. Sektoren, Stromausfälle, Internetausfälle, Städte werden abgeriegelt, Grenzen werden geschlossen zu anderen europäischen Ländern. Die machen aus der kompletten Europäischen Union einen gigantischen Gazastreifen. Stalins Gulag in der Version 2021 und 22 ist das Quarantänelager. Klima- und Corona-Lügenpandemie sind nur Vorwände von den Bolschewiken, um die Menschen komplett zu entrechten und zum Großteil zu ermorden. Das sind nur Scheinargumente. Es gibt keinen Klimawandel und es gibt kein Coronavirus. Und Baerbock ist auch keine Naturschützerin oder Tierschützerin oder Menschenrechtlerin. Das ist eine tiefrote Bolschewikin, eine Sadistin, die für Genspritzen sich einsetzt. Früher haben die Grünen gegen Atommeiler demonstriert und gegen Genmais. Heute hat man eine Bolschewikin wie Baerbock, die vom World Economic Forum rekrutiert wurde, die von Soros geschult wurde, die jetzt schon den Klimalockdown vorbereitet und sagt, wir brauchen weiterhin auch Impfzentren für experimentelle Genimpfstoffe. Ich, Attila Hildmann, ich habe 10.000 Mal mehr für Natur- und Tierschutz getan und für Menschenrechte in Bezug auf die Bauern, dass die besser bezahlt werden und dass es mehr Bio-Nachfrage gibt. Und weniger Pestizide aufs Feld gesprüht werden. Das gehört ja unter das Thema Menschenrecht. Ich habe 10.000 Mal mehr gemacht als jedes oder alle Mitglieder der Grünen zusammen. Das sind keine Naturschützer. Das ist nur ein Image, was sie haben. Das sind tiefrote Bolschewiken. Das sind Menschenfeinde. Die benutzen ihre Klimalüge, ihre Migrations Geschichten, wo sie vorher die muslimischen Länder bombardieren und ihr Coronavirus-Märchen als Waffe für die Zerstörung von Deutschland und Europa. Die Antifa hat jahrzehntelang Banner durch die Städte getragen mit Aufschriften wie bis zum Volkstod oder nie wieder Deutschland. Oder Bomber Harris, do it again. Also der Bomber, der oder die vier Flächenbombardements, die Dresden komplett zerbombt haben, mit Hunderttausenden von Opfern, die durch Phosphorbomben verbrannt wurden. Die Antifa, diese jüdische Terrororganisation, die hat seit Jahrzehnten das Ziel des Volkstodes. Und die schreibt heute auf ihre Banner, wir impfen euch alle und Impfzwang bis zum Kommunismus. Da sollte doch klar sein, worum es hier geht. Die wollen uns alle umbringen. Denk dran, Kamerad, Kameradin. Wenn du das spürst, dann ist es zu spät. Dann sitzt du schon im Gulag, im Hightech-Gulag, wo dich Roboterhunde bewachen von Boston Dynamics. Dann kannst du nicht mehr ausreisen. Dann bist du ein nicht gegen Eta oder Omega immunisiertes Schaf und kannst froh sein, wenn sie dich wieder in deinen Sektor lassen. Du musst, bevor die Falle zuschnappt, da weg. Oder du kämpfst für die Freiheit und machst was gegen diese Verbrecher. Aber ab Herbst, das verspreche ich dir, und vielleicht sogar früher, wird es gruselig. Absolut gruselig. Jeder Horrorfilm ist nichts gegen das, was diese psychopathischen Massenmörder da mit den Menschen planen. Die haben doch schon alles ermordet. Die Wirtschaft, die Freiheit, die foltern die Kinder mit irgendwelchen Testzwängen und ihren komischen Kaffeefiltern in der Fresse. Kinder dürfen nicht mehr spielen, sind selbstmordgefährdet. Milliarden fließen weiterhin ins Ausland. Jetzt müssen sie nur noch die Menschen ermorden. Die Menschen haben doch gar nichts mehr. Glaub mir, die Mehrheit geht daran zugrunde, dass sie sich nicht vorstellen kann, wie krank und gestört diese BRD-Verbrecher sind. Bereite dich vor. Und wenn du es nicht tust, dann sage ich jetzt schon mal alles Gute für dich im Delta-Lockdown. Attila Hildmann, 3. Juli 2021, von meinem Ersatzkanal t.me, Attila Hildmann 81. Schick diese Memo an alle, die du kennst, und verbreite meinen neuen Telegram-Kanal.